Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur 13. Folge unseres kleinen Büchertischs. Spoiler-Alarm, das wird heute kein Kurzformat. Im kleinen Büchertisch möchten wir Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerlektüre vorstellen. Unter anderem bilden wir Bücher des Papirossa Verlags, insbesondere aus ihrer Reihe Basiswissen, hier ab. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung einer Einführung nicht vollständig sein und das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit dem kleinen Büchertisch Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff oder einem historischen Thema. Für die heutige Folge im kleinen Büchertisch gilt diese Vorbemerkung vermutlich noch mehr als sonst. Wichtig ist, dies ist keine Folge, die das Kapital von Karl Marx und das Mitwirken von Friedrich Engels zusammenfasst. Dies ist eine Folge, die Georg Philberts das Kapital kompakt zusammenfasst. Und genau das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ehrlich gesagt, nicht einmal das kann diese Folge vollends leisten. Diese Folge versucht anhand von Das Kapital kompakt eine Übersicht und einen einfachen Einstieg in den ersten Teil des kleinen Büchleins mit dem Titel Der Produktionsprozess des Kapitals, also eine Zusammenfassung von Band 1. Die Folge richtet sich dabei in erster Linie an Zuhörerinnen und Zuhörer, die einen einfachen Einstieg, ja, einen ersten Zugang finden möchten in die Analyse des Kapitals. Und die Folge richtet sich weniger an ein Publikum, das, sagen wir mal, bereits gut orientiert ist, ja, in Sachen Kritik der politischen Ökonomie. Band 2 und Band 3 führt Georg Philibert in das Kapitalkompakt auch mit an. Vor allem auch gibt er einigen Raum für Band 3. Der kleine Büchertisch kann auf Band 2 und Band 3 am Ende nur einen Ausblick geben, ohne gleichwertig Band 2 und Band 3 sowie den ersten zusammenzufassen. Sollte aber nach dem Hören dieser Folge der Bedarf nach einem zweiten Teil Kapitalkompakt bestehen, in dem sich explizit Band 2 und Band 3 gewidmet wird, schreibt das wirklich gerne in die Kommentare. Bei ausreichender Nachfrage lässt sich da bestimmt was machen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir noch nie so schwer getan bei der Vorbereitung von einer Folge für den kleinen Büchertisch. Und ich habe auch im Vorfeld viel überlegt, ob es überhaupt sinnvoll ist, die ohnehin dichte Zusammenfassung von Georg Philibert noch weiter zu kürzen. Gleichzeitig aber nach eigener Erfahrung halte ich das Kapital kompakt für sehr, sehr gut geeignet, um gerade in Lesekreisen einen ersten Zugang zur Marx, das Kapital, zu bekommen. Diese Folge im kleinen Büchertisch kann das Lesen von Das Kapital kompakt überhaupt nicht ersetzen und das soll es ja auch nicht. Ja? Und wenn wir dann über Marx, das Kapital, sprechen, dann ist es natürlich so, dass Das Kapital ein recht sperriges Werk ist und auch meines Erachtens viele Tücken im Selbststudium bereithält. Einige Fallstricke für auch Fehlinterpretationen. Das Kapital ist eben keine Propagandaschrift, ja, wie zum Beispiel das Manifest der Kommunistischen Partei, sondern das Kapital ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Forschungsprozesses. Wer das gesamte Werk alleine lesen und verstehen kann, dem will ich sicherlich nicht an der Stelle den Wind aus den Segeln nehmen, ne? Ganz im Gegenteil, sogar eher darin bestärken. Aber für mich selbst und ich denke auch für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ist eine schrittweise Annäherung an das Kapital recht sinnvoll. Hier der Vorschlag, der kleine Büchertisch kann ein erster Schritt sein. Ja, hören und diskutieren mit den Genossinnen und Genossen und dann im Anschluss das Kapital kompakt von Philibert im Lesekreis gemeinsam lesen, gemeinsam diskutieren. Das wäre ein guter zweiter Schritt. Und bevor man sich dann Hals über Kopf in das Kapital hineinziehen lässt, gäbe es auch noch mögliche Zwischenschritte, die man noch dem Kapital vorlagern kann. Zum Beispiel gibt es eine Kurzfassung von Karl Marx selbst. Lohn, Preis und Profit. Und das erschien schon 1865. Diese, muss man eher sagen, Broschüre basiert auf einem Vortrag, den Marx vor Arbeitern der Internationalen Arbeiterassoziation in London gehalten hat. Die kleine Broschüre umfasst gerade mal 50 Seiten, ist sehr empfehlenswert. Es gibt da eine tolle Ausgabe mit Kommentaren von Thomas Kuczynski. Das wäre auch nochmal was, was man lesen könnte, bevor man dann das Kapital liest, also dieses Lohn, Preis und Profit. Außerdem gibt es zum ersten Band von Marx selbst auch eine Zusammenfassung, heißt Kapital 1.1, und auch die kann ich an der Stelle wirklich empfehlen. Zum Aufbau der heutigen Folge. Ich versuche mich wirklich eng an Philberts das Kapital kompakt zu halten, ergänze es aber auch stellenweise, vor allem am Anfang, mit Einordnungen von Philbert aus seinen Vorträgen und füge natürlich hier und da auch meine eigenen Gedanken hinzu und hinterlasse da meinen Fußabdruck. Okay, dann fangen wir aus Zeitgründen auch jetzt allmählich mal an. Das Kapital kompakt von Philbert. Wie bei jeder Buchvorstellung stellt sich immer am Anfang die Frage, ob und wie viel man über Autor und Kontext sagen sollte. Philbert verzichtet darauf, wahrscheinlich aus Platzgründen, eigentlich vollständig. Auch ich möchte mich jetzt in der Folge mit biografischen Details zu Marx eigentlich nicht lange aufhalten. Zum einen kann ich hier einfach verweisen, es gibt schon eine Folge im kleinen Büchertisch mit dem Titel Marxismus. Da gibt es einiges auch Biografisches, was zu Marx gesagt wird, vor allem zu dem jungen Karl Marx und den frühen Marx-Schriften. Außerdem gibt es eine Folge im August erschienen zu Friedrich Engels. Auch da ist natürlich Biografisches drin verarbeitet, auch mit einem tendenziellen Schwerpunkt Richtung historischen Materialismus. Historischer Materialismus ist eigentlich aber trotzdem gut geeignet, um den Kontext zu öffnen, denn das Kapital wurde nicht im luftleeren Raum geschrieben und es auch niemand morgens aufgestanden hat gesagt, cool, politische Ökonomie, darüber schreibe ich jetzt was, sondern natürlich hat das alles eine Entwicklungslinie. Und Marx entwickeln in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts zunächst den historischen Materialismus. Den entwickeln sie noch bevor sie sich intensiv mit politischer Ökonomie beschäftigen. Ja, also die philosophischen Betrachtungen des Materialismus gehen der ökonomischen Betrachtung voraus. Aufbauend auf Hegels Dialektik, ja, der Methode der Dialektik und auch Feuerbachs, also Ludwig Feuerbachs Materialismus, gehen Marx und Engels einen entscheidenden Schritt weiter. Kann das jetzt an dieser Stelle, würde ich das ganz stark runter reduzieren auf einen Satz, nämlich nicht das Bewusstsein bestimmt das Sein, sondern das gesellschaftliche Sein, ja, bestimmt das gesellschaftliche Bewusstsein. Aber mit diesem Satz, ja, und all dem, was dahinter steckt, damit stellen Marx und Engels die vorherrschende idealistische Weltbetrachtung vom Kopf auf die Füße. Dass Materie nicht dem Geist entspringt, also keine Immanation des Geistes ist, das erscheint uns zwar aus heutiger Perspektive selbstverständlich. Im 19. Jahrhundert, als die Leute noch weitestgehend theologisch versaut waren, da muss man das als radikalen Bruch mit dem Idealismus begreifen. Und gleichzeitig war es auch ein Ausgangspunkt eines Denkprozesses, der von diesem Punkt aus Stück für Stück zur Kritik der politischen Ökonomie führte. Und auch wenn politische Konsequenzen, ja, wie Klassenkampf, Revolution oder die Rolle der Arbeiterklasse weitgehend herausgebrochen wurden, muss man immer noch sagen, der Materialismus ist heute auch noch die Grundlage des wissenschaftlichen Mainstreams. Großes Warnzeichen an dieser Stelle, ja, immer noch die Grundlage wissenschaftlichen Mainstreams der Materialismus. Genau diese Grundlage, so beobachte ich, wird auch an bürgerlichen Unis in den vornehmlich Geisteswissenschaften in Teilen in Frage gestellt. Und das, ehrlich gesagt, macht jetzt schon große Probleme, die Konsequenzen, die sich daraus ableiten lassen, und das auch bis in die marxistische Linke. Ein Problem, dem ich jetzt hier nicht weiter nachgehen kann, aber das sollte auch gleichzeitig nicht unerwähnt bleiben, dass ja, Materialismus schon eine wesentliche Grundlage des Marxismus ist. So, aber ausgehend von der materiellen philosophischen Betrachtung fragt Marx eben noch in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, wie Menschen ihre Umwelt verändern. Und das ist klar, das machen Menschen durch Arbeit. Arbeit verändert die Natur und bildet die materielle Grundlage von dem, was Marx auch die Geschichte nennt. Und das Ganze nicht individuell, sondern als gemeinschaftliches Handeln von Menschen. Ja. Ein Gedanke, der bereits bei Ludwig Feuerbach angelegt war und den Marx und Engels eben aufgreifen. Ja, wie Engels auch mal sagte, und mit einem Schlag waren wir alle Feuerbachianer. Marx erkennt, dass dieser Prozess des Arbeitens und damit das Verändern der Natur ein gesellschaftlicher Prozess ist, also diese Geschichte, die da läuft, die nicht konfliktfrei ist. Und zwar fragt er dann, warum ist die denn eigentlich nicht konfliktfrei, dieser Prozess der Geschichte? Und Marx kommt zu dem Punkt, weil die Menschen nicht mit gleichen Bedingungen in der Gesellschaft existieren. Und er arbeitet heraus, was sind das für ungleiche Bedingungen? Menschen unterscheiden sich über das Eigentum. Und dann wird er noch konkreter, es geht um das Eigentum an Produktionsmitteln. Also nicht irgendein Eigentum, sondern das, was wir auch später bürgerliches Eigentum nennen, nämlich das Eigentum an den Produktionsmitteln. So entsteht die Unterscheidung zwischen Eigentümern und Nicht-Eigentümern. Und damit die auch Theorie der Klassengesellschaft. Marx benennt auch schon ein historisches Subjekt, das er zwar selber kaum kannte, das Proletariat. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Klassenkampf, das sind jetzt erstmal keine Begriffe, die originär eine Erfindung wären von Marx und Engels. Sie spielen aber bei Marx und Engels eben ganz früh schon eine Rolle, eine ganz zentrale Rolle, und begleiten sie dann eben auf ihrem Weg hin zur Kritik der politischen Ökonomie. Also zunächst ohne tieferes Verständnis der politischen Ökonomie untersucht Marx jetzt die Lebensbedingungen dieses Proletariats. Am Anfang schreibt er auch zum Beispiel über Holzdiebstahl. Und ja, vor allem kriegt er einen tieferen Einblick in die Sache durch die Unterstützung seines Freunds Friedrich Engels. Der hat nun selber als Sohn eines Fabrikbesitzers auch eine Zeit in Manchester gelebt. Als Rentier in der, also als Angestellter bei seinem, in der Fabrik seines Vaters, und hat sich da die Arbeits- und Lebensbedingungen der Proletarier angesehen und veröffentlicht auch als junger Engels ein Buch zur Lage der arbeitenden Klasse in England. Und das ist eine Arbeit, die Marx nun auch ein viel besseres Bild eröffnet von diesem historischen Subjekt, ja, dem Proletariat. Und weder Marx noch Engels beschreiben dabei das Proletariat und ihre Lage als bloß ethnologisch darstellbar, ja, sondern sie fragen vor allem nach den Ursachen der sozialen Misere. Denn was sie da sehen, was sich vor ihren Augen abspielt im 19. Jahrhundert, ist die soziale Frage. Ne? Die soziale Frage ist die bestimmende Frage des 19. Jahrhunderts. Und sie sehen wirklich, wie sich das Elend vor ihren Augen abspielt, in den Bergwerken, in den Fabriken. Und den Schlüssel, ja, finden Marx und Engels dann erst etwas später in der kapitalistischen Wirtschaft. Ja. Versuchen wir nochmal die Linie nachzuzeichnen, die Marx von philosophischen Betrachtungen zum Schreiben des Kapitals brachte. Also, wenn die Materie die Voraussetzung für Denken und Handeln ist, das ist so die Prämisse, dann fragt er, wer verändert jetzt diese Materie? Die Natur? Sagt er, es machen die Menschen. Dann fragt er, wie machen es die Menschen? Wie verändern Menschen die Umwelt? Die machen es durch Arbeit. Frage ist, machen Sie das alleine, individuell? Nein, Sie machen es nicht alleine, Sie machen es mit anderen zusammen. Ja, man spricht ja auch vom Gattungswesen. Hat er rausgearbeitet und gefragt, ob Sie dabei gleich sind anhand der Konflikte. Sagt er, nein, Sie sind nicht gleich, Sie haben unterschiedliches Eigentum. Ja, um welches Eigentum handelt es sich? Es geht um das Eigentum an Produktionsmitteln. Und wie ist jetzt dieses Eigentum an Produktionsmitteln organisiert? Und da stellt er fest, das Eigentum an Produktionsmitteln ist organisiert über den Markt. Klare Feststellung, dann muss man sich den Markt genau ansehen, muss man den Markt studieren. Mit dem Markt beschäftigen sich bereits seit dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert die Wissenschaft der politischen Ökonomie. Ja, was man heute wahrscheinlich Volkswirtschaftslehre nennen würde. Und große Theoretiker haben sich hier schon einen Namen gemacht. Da ist zu nennen vor allem Adam Smith, später auch David Ricardo und John Stuart Mill. Und diese großen Theoretiker entwickeln schon die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft. Marx sagt jetzt in den 40ern, er ist dann im Exil in Paris, das muss er sich genauer ansehen. Und naja, dann fängt er an, diese großen Theoretiker zu lesen und alles, was über die politische Ökonomie bereits bekannt ist, sich einzuverleiben. Genau, und das macht er, wie er es als Hegelianer gelernt hat. Wenn er die ökonomischen Klassiker studiert, nimmt er die dialektische Methode und versucht dann immer wieder einen Begriff, den er zum Beginn hat, und fragt sich, was logisch aus diesem Begriff folgt. Und so entwickelt er immer wieder etwas Neues aus einem Begriff heraus. Das ist quasi so der Grundzug der dialektischen Methode, dass da immer wieder etwas Neues entsteht aus einem Prozess. Was unter anderem auch Adam Smith, Ricardo und Mill werden hier zu nennen schon erarbeitet haben, sind offensichtliche Dinge, aber doch wurden sie da zum ersten Mal beschrieben, nämlich zum Beispiel, wenn Menschen arbeiten, dann tun sie es auf sehr unterschiedliche Weise. Das heißt, es gibt eine Arbeitsteilung. Offensichtlich, dass nicht alle das Gleiche tun. Aber was folgt daraus? Daraus folgt, dass einige Menschen die Ware X produzieren, andere produzieren Waren B. Und wenn jetzt einer B produziert, aber A braucht oder möchte, dann funktioniert das nur über einen Tausch. Ja, also zum Beispiel ein Bäcker, der tauscht Brötchen gegen die Wurst des Metzgers. Beide haben danach was anderes als das, was sie vorher produziert haben. So einfach, ne? Bei Marx sind es dann immer mehr als diese zwei, als Bäcker und Metzger. Er lässt immer wieder andere Leute auf die Bühne auftreten, die in diesem Marktgewimmel dann ihre Waren feilbieten. Da ist mal ein Schuster, da ist mal ein Schnapsproduzent, da ist mal einer, der Schuhwichse anbietet und so weiter. Und die treten jetzt alle immer mal wieder auf dem Markt auf und sie tauschen ihre Waren. Und dann stellt Marx auch fest, dass sie dafür etwas weiteres benötigen. Auf jeden Fall hat sich's etabliert, ein weiteres Mittel, nämlich Geld. Ja, und sitzt er da und studiert und stolpert über Begriffe Waren und stolpert über das Geld, fängt an, das zu untersuchen. Und er stößt gerade über noch einen Begriff, einen neuen Begriff, nämlich den Profit. Und da fragt er, woher kommt denn der Profit? Woher kommt denn der Gewinn? Und bei Smith, Ricardo, bei Mill findet er darauf keine substanziell zufriedenstellende Antwort. Also ein theoretisches schwarzes Loch sozusagen. Und das ist der wirkliche Ausgangspunkt für diesen Prozess, der jetzt auch für Marx in Gang gesetzt wird. Da wird was beschrieben und erklärt werden kann es nicht. Ja, von den bestehenden Grad der Wissenschaft, also die politische Ökonomie ihrer Zeit, die ganzen Klassiker bleiben da stumm. Und er fragt, wenn Waren in ihrem Wert gleich gegeneinander getauscht sind, also nehmen wir an, Brötchen und Wurst haben den gleichen Wert und sie werden gegeneinander getauscht, wie kann es denn sein, dass am Ende einer Geld übrig hat? Wie kommt es dazu? Und jetzt kann es bei niemandem nachlesen. Und was machen Hegelianer, wenn so ein Denkprozess an ein Ende stößt? Man eröffnet einen neuen. Also vertieft Marx seine Analyse der Ökonomie. Ja, die Ökonomie, später schreibt er mal, ich glaube in den 50er Jahren schreibt Marx an Engels von der ganzen ökonomischen Scheiße. Ja. Ökonomie ist für Marx kein Selbstzweck. Also es geht hierbei nicht darum, die Ökonomie zu verstehen aus einem wissenschaftlichen Interesse heraus, sondern Marx und Engels studieren die Ökonomie, da sie sofort erkennen, das ist die Voraussetzung für ihr eigentliches Ziel, das dem vorweggeht, nämlich die Überwindung des Kapitalismus. Marx und Engels studieren quasi den Gegner oder eher die Gesetzmäßigkeiten auf dem Spielfeld, auf dem sie sich befinden, aus der Perspektive ihres revolutionären Prozesses. Filbert hat mal gesagt, dazu wird Marx ein Doppelwesen in diesem Moment. Auf der einen Seite ist er ein streng logisch arbeitender Theoretiker und zugleich ein empirisch forschender Ökonom. Das wird also in diesem Moment, als er dann beginnt, selbstständig die Entwicklung der politischen Ökonomie auch voranzutreiben und eigene Entwicklungen damit reinzubringen, also quasi der Forschungsprozess des Kapitals beginnt. Machen wir jetzt einen großen Zeitsprung. 1867 erscheint der erste Band von Das Kapital. Und Marx stellt gleich zu Beginn klar, was ihr Leser jetzt hier vor euch findet, ist nicht der Forschungsprozess, sondern es ist das Ergebnis dieses Forschungsprozesses. Das Buch wird eine innere Entwicklung haben, eine innere Logik, die aus diesem Forschungsprozess hervorgegangen ist. Und jetzt wird der Befund davon in einer bestimmten Darstellungsweise präsentiert. Das Ganze ist dann eine logische Konstruktion. Und hier vielleicht noch eine kurze Randbemerkung. Wir kennen ja alle meistens das Kapital als so drei dicke Bände, so drei fette Bücher. Marx, Engels Werk 23, 24 und 25. Doch das ist eben nur ein Teil des Gesamtwerks. Das Gesamtkapital umfasst einen großen Torso von ganz vielen Manuskripten. Die sind überhaupt erst seit 2012 vollständig in der Mega-Ausgabe, in der Marx-Engels-Gesamtausgabe vorliegend. Dort sind es dann nicht drei, sondern 15 Bände. Und wenn man dann noch genauer hinguckt, sind es sogar tatsächlich 30 Bände, denn es gibt zu diesen 15 Bänden jeweils noch ein Kommentarband. Aber jetzt mal keine Sorge, wir bleiben jetzt hier ganz konventionell bei den drei Bänden. Also so ist es auch in Das Kapital kompakt, ne? Band 1 erscheint 1867, Band 2 erscheint 1885. Das ist schon 2 Jahre nach Karl Marx' Tod, wird herausgegeben dann von Engels. Und Band 3 erscheint erst 1894. Da ist Karl Marx bereits 11 Jahre tot. Engels hat da einige Mühe, noch mit der Veröffentlichung aus dem, was Marx da ihm überlassen hat, etwas zu schaffen, dass er publizieren konnte. Und das dann auch in Friedrich Engels vorletzten Lebensjahr. Tag für Tag stehst du am Fließband, lebst von deiner Arbeitskraft und dein Lohn reicht grad zum Leben, denn auch deine Frau ist scharf. So, worum geht's denn jetzt eigentlich im Kapital? Kommen wir allmählich mal zum Inhalt. Also das Kapital mit dem Untertitel Kritik der politischen Ökonomie, da geht es grundsätzlich um drei Fragen. Ne? Erstens, wie entsteht das Kapital? Zweitens, wie bewegt sich das Kapital zwischen Branchen, ja, oder Abteilungen? Drittens, welche Tendenz hat die kapitalistische Entwicklung? Es sind also drei Bücher, drei Fragen. Und der erste Band, wie entsteht das Kapital, heißt auch der Produktionsprozess des Kapitals. Fangen wir also an mit dieser Leitfrage, wie entsteht Kapital? Marx beginnt das Kapital mit dem berühmten ersten Satz, und der heißt, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt also mit der Analyse der Ware. Marx seziert zunächst den Begriff der Ware und bestimmt für Waren einen Doppelcharakter. Erstens, eine Ware hat einen Gebrauchswert. Zweitens, eine Ware hat einen Tauschwert. Wenn Marx von Wert spricht, meint er immer den Tauschwert. Der Wert einer Ware entspricht gemäß der Arbeitswertlehre, der klassischen politischen Ökonomie, ihrer gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Also Arbeitszeit spielt eine ganz wichtige Rolle oder bildet in der Arbeitswelt Lehre ihren Wert ab. Der Wert einer Ware ist die in ihr vergegenständlichte Arbeitszeit. Jetzt in Klammern setze ich dahinter und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität. Da geht es darum, dass man nicht auf diese blöde Idee kommt, wenn ein besonders ungeschickter und langsamer Arbeiter eine Ware herstellt, dann ist die Ware nicht besonders wertvoll, nur weil der Arbeiter besonders lange dafür braucht und sich dadurch mehr Arbeitszeit darin vergegenständigt. Und umgekehrt natürlich auch nicht ein besonders geschickter Arbeiter, der erzeugt keine besonders wertlosen Waren. Ja, das wäre ein Irrtum. Deswegen immer diese kleine Zusatzbemerkung. Es geht immer um den gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität. Ja, Marx befasst sich, wie gesagt, schon anfangs, was er auch noch viel bei den Klassikern studieren kann, mit eben der Ware, der schon mal einen Gebrauchswert und einen Tauschwert gibt. Und er untersucht auch ganz eingehend im Kapital die Genese des Geldes, das Geld als allgemeines Äquivalent. Und dabei entwickelt ja Marx die Wertform ganz schrittweise. Er sagt, es gibt eine einfache Wertform. Das heißt, mit dem Beispiel, das er bringt, 20 Ellen Leinwand, also eine bestimmte Menge der einen Ware, entspricht dann in dem Fall einem Rock, also einer bestimmten Menge einer anderen Ware. Das ist einfache Wertform. Ja, die entfaltete Wertform ist dann, wenn Leinwand gleich Rock gleich Tee, Eisen und so weiter, also wenn da alle möglichen verschiedenen Dinge mit getauscht werden können, verschiedene Waren, und dann bei dem Weg zur Genese des Geldes, wie er sie lange herleitet, die allgemeine Wertform. Ja, eine Ware übernimmt dauerhaft die Rolle, in der alle anderen Waren ihren Wert ausdrücken, und das ist das allgemeine Äquivalent, das ist das Geld. Ja, aber das ist alles Zeug, das hat Marx jetzt, ich sag mal, nicht abgeschrieben, aber dazu gab es schon profundes Zeug in der Literatur. Aber vor allem treibt Marx weiterhin die Frage umher, wenn Waren mit dem gleichen Wert getauscht werden, wie entsteht dann verdammt nochmal Gewinn? Diese Frage konnten ja eben vorherige Ökonomen, die Klassiker, nicht klären. Die konnten die nicht beantworten, und das wurmt ihn, also ihn Marx. Und Marx prüft mögliche Erklärungen. Ja, also zum Beispiel sagt er, wie kann jetzt dieser Gewinn entstehen? Es könnte sein, dass der Gewinn entsteht durch Bescheißen. Ja, also dass einer seine Waren teurer verkauft, als er sie gekauft hat, und dabei bescheißt er dann die anderen. Das kommt auch vor. Ja, also es ist nicht, dass es nicht vorkommt, das kommt vor. Aber Marx zeigt dann auf, systematisch kann das nicht funktionieren. Wenn alle Käufer auch als Verkäufer auf dem Markt auftauchen, heben sich die Aufschläge gegenseitig auf. Er zeigt dann ganz klar, auf dem Markt entsteht strukturell kein Gewinn. Bei Angebot und Nachfrage und der Preisentstehung, dabei kann der Gewinn nicht entstehen im Tausch. Also muss woanders nachgesehen werden, woanders, wo kommt der Profit her, wo kann er entstehen? Und dann geht er quasi gedanklich eine Treppenstufe runter und geht in den Produktionsprozess. Und stellt die Frage, vielleicht entsteht ja der Gewinn schon im Produktionsprozess. Also Marx untersucht den Produktionsprozess am Beispiel, das für ihn sehr naheliegend ist, nämlich die weitentwickelste Industrie seiner Zeit. Und das ist eben im 19. Jahrhundert die Textilindustrie. Zur Garnproduktion braucht es Baumwolle. Was braucht es noch? Es braucht Maschinen. Ja. Es geht prinzipiell auch ohne, aber dem Ganzen geht ja auch die industrielle Revolution vorweg, und daher gibt es Maschinen und die werden auch eingesetzt. Also es gibt eine gewisse Produktivkraftentwicklung und deswegen gibt es jetzt auch die Spinnmaschine. Die Spinnmaschine in der Textilindustrie hat diesen Prozess auch verändert. Und wir können uns gerne an dem Beispiel von Friedrich Engels Vater orientieren. Der kauft nun Baumwolle. Der kauft sich eine Spinnmaschine, da gibt es so das zentrale Ding, die Spindel, legt die nebeneinander und da passiert nichts. Ne? Also wenn ich Baumwolle neben Spindel lege, passiert nichts, ist klar. Es braucht noch was, es braucht die Hands, es braucht die Arbeitskräfte. Also Baumwolle und Maschinen alleine bringt nichts. Um den Prozess in Gang zu bringen, braucht Friedrich Engels Vater Arbeiter. Ne? Sonst wird aus der Baumwolle kein Garn. Und das Garn will er ja verhökern. Und zwar Am besten will er es irgendwie verhökern, dass er dabei Gewinn macht. Also Friedrich Engels Vater kauft nun drei Waren. Er geht auf den Baumwollmarkt und bei den Rohstoffen und kauft da Baumwolle. Er geht zu den Maschinenbauern und kauft dort die Spindelmaschine, die Spinnmaschine. Und er geht auf den Arbeitsmarkt und kauft dort Arbeitskräfte. So, die Baumwolle hat einen bestimmten Preis pro Menge. Die Maschine hat auch ein bestimmtes Preisschild. Soweit, so gut. Jetzt ist das mit der Arbeitskraft ein bisschen anders auf dem Arbeitsmarkt. Die haben jetzt kein Schild, wo drauf steht mit einem Preis, sondern da sprechen wir von Lohn. Ja, der Lohn, wie bemisst er sich nur? Das spielt eine zentrale Rolle. Der Lohn, der deckt die Kosten, oder sagen wir so, der Lohn muss mindestens, ja, die Kosten decken, die notwendig sind zur Reproduktion dieser Ware Arbeitskraft. Ja. Reproduktion der Ware Arbeitskraft, was bedeutet das? Das bedeutet, dass bestimmte materielle Bedingungen da sein müssen, damit die Ware Arbeitskraft diese Lohnarbeit weiterhin verrichtet, damit er zu essen hat, damit er ein Dach über dem Kopf hat. Er braucht Kleidung. Und das ist historisch immer an bestimmte Grenzen gebunden. Da gibt es Unterschiede, es gibt auch kulturelle Unterschiede, es gibt Unterschiede im Wohlstandsgefälle. Aber es gibt so bestimmte Dinge, die müssen erfüllt sein. Ansonsten kann diese Arbeitskraft ihre Arbeit nicht verrichten. Ja, also man gebe einem Lohnarbeiter so wenig Geld, dass er nicht essen kann, dann geht das nicht lange gut. Dann wird er nicht lange Lohnarbeit verrichten. Dann braucht der Kapitalist wieder neue Arbeitskraft. Also so gibt es bestimmte Grenzen. Außerdem soll das ja auch nicht nur für eine Lebenszeit gehen, sondern am besten auch über mehrere Generationen. Das heißt, auch eine neue Generation von einer proletarischen Klasse muss sich reproduzieren. Das heißt, auch die Kinder müssen mit durchgefüttert werden. Die ganze, alles, was damit zusammenhängt, ist quasi das, was der Lohn mindestens abdecken muss. Tag für Tag stehst du am Fließband, lebst von deiner Arbeitskraft und dein Lohn reicht grad zum Leben, denn auch deine Frau ist scharf. Marx geht jetzt bei seiner Betrachtung von einem 12-stündigen Arbeitstag aus. Ja? Und Marx sagt, in 6 Stunden ist dieser Lohn erwirtschaftet. Das heißt, der Arbeiter oder die Arbeiterin nimmt jetzt die Baumwolle, setzt sich an die Spinnmaschine und macht aus der Baumwolle das Garn. Und das Garn kann dann verkauft werden. Und nach 6 Stunden ist es so, dass nach 6 Stunden der Kapitalist das Garn, die Menge an Garn, die jetzt geschaffen wurde in der Arbeitszeit von 6 Stunden, kann er die Menge Garn so verkaufen, dass damit die Baumwolle, die in den 6 Stunden verarbeitet wurde, die kann bezahlt werden. Eine Maschine hat immer ein bisschen Abrieb und so weiter, die schreibt sich ein bisschen ab, die hat Wartung und so weiter. Also auch das, so, solche Kosten können damit gedeckt werden, die in 6 Stunden stecken. Und er kann, also der Kapitalist, Friedrich Engels Vater, kann den nach 6 Stunden den Lohn vollends bezahlen. Ja, der Lohn wird bezahlt. Okay, aber da kommt erst nochmal, sonst beim Kapitalisten bleibt da nicht viel hängen. Also das war so ein bisschen eine Nullnummer. Ja, da hat jemand seinen Lohn bekommen, also der Arbeiter ist quasi fein raus, aber der Kapitalist hat erstmal nichts davon. Jetzt ist es aber eben kein 6-Stunden-Arbeitstag, den Marx hier exemplarisch als Beispiel heranzieht. Bei anderen Zeiten müssten wir natürlich andere Größenordnungen nehmen. Aber wir bleiben mal in den Beispielen der Textilindustrie des 19. Jahrhunderts bei Marx, wo der Arbeitstag eben länger als 6 Stunden ist und auch länger als 8 Stunden ist. Und jetzt arbeitet der Lohnabhängige, die Lohnabhängige weiter und macht weiter an der Spinnmaschine aus der Baumwolle das Garn und verrichtet da seine Arbeitszeit. Tja, und Dann kann wieder der Kapitalist das Garn, das er in den zweiten 6 Stunden hat, verkaufen, kann damit wieder die Baumwollenkosten bezahlen, die für die zweiten 6 Stunden aufgebracht wurden, den Anteil an Abschreibung, der für die Spinnmaschine anfällt, kann er bezahlen. Aber den Lohn für den Arbeiter hat er schon in den ersten 6 Stunden bezahlt. Und die zweiten 6 Stunden, tja, was ist denn damit? Die fallen jetzt als Gewinn an. Die bleiben beim Kapitalisten. Die muss nicht mehr als Lohn bezahlt werden. Das ist quasi unentgeltliche Arbeit, die da verrichtet wurde vom Arbeiter, der nämlich schon seinen Lohn hat. Und das eignet er sich an. Und das beschreibt Marx jetzt als den sogenannten Mehrwert. Das ist der Mehrwert. Das, was nachdem der Lohn erwirtschaftet wurde, weitergearbeitet wird. Genau diese Zeitspanne, was da an Wert geschaffen wird, das ist der Mehrwert. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und ganz wichtig, was mit diesem Mehrwert passiert. Der wird jetzt nicht gesamtgesellschaftlich angeeignet oder sonst was, sondern der wird privat angeeignet. Der geht an den Kapitalisten. Der Kapitalist eignet sich das an. Das ist ein Ausbeutungsverhältnis. Ja, wobei Ausbeutung bei Marx keine moralische Kategorie ist, wo es um besonders prekäre Beschäftigungsverhältnisse geht oder sonst was, sondern das ist einfach, es bezeichnet die Aneignung des geschaffenen Mehrwerts durch den Eigentümer der Produktionsmittel. Ja. Der Austausch von Waren zu ihrem Wert, der den Mehrwert enthält, und das ist das Marx'sche Wertgesetz. Es gibt dazu ein paar Rechenbeispiele, auch in das Kapital kompakt kann man das alles ein bisschen nachvollziehen. Für einen Audio-Podcast spare ich mir das, aber ich kann empfehlen, macht das ruhig mal, wenn ihr das Kapital kompakt habt, rechnet gern mal mit ein paar Genossinnen und Genossen auf einem, Blatt Papier oder auf einer Kreidetafel diese Sachen nach, dann durchdringt man das auch gleich viel besser. Denn hier werden dann bestimmte Kosten, also Pfund Sterling für Baumwolle, Pfund Sterling für die Spinnmaschine und so weiter, die werden hier genau berechnet und wie hoch der Lohn ist. Und dann wird das nochmal ein bisschen greifbarer. So, jetzt ist aber auch für Marx dieser Denkprozess noch nicht abgeschlossen. Er hat jetzt zwar das Geheimnis gelüftet, das Smith und Ricardo nicht klären konnten, ne, nämlich das des Mehrwertes, aber Marx hört nicht auf, sondern Marx bleibt Hegelianer und er dreht und wendet jetzt weiter die Begriffe, bis ein neuer Gegenstand entsteht. Ja, Ausgangspunkt war, als er begonnen hat, das war die Ware. Dann kam der Wert, ne, mit Tauschwert und Gebrauchswert, er bezieht sich auf den Tauschwert. Und das Geld, das wurde auch schon beschrieben. Das waren die Sachen, dieses allgemeine Äquivalent, das hat er schon. Und daraus hat er jetzt etwas Neues entwickelt, das vorher nicht da war, nämlich den Mehrwert. Er benennt das auch als Surplus Value. Und das ist jetzt etwas Neues. Und jetzt können wir nochmal auf den Titel gucken. Der Titel von dem Kapital, ja, heißt das Kapital, und auch der erste Band heißt der Produktionsprozess des Kapitals. Ja. Also taucht ein neuer Begriff auf, Kapital. Aber was zum Geier ist denn jetzt schon wieder das Kapital? Ja, das haben wir noch gar nicht geklärt. Und vielleicht ist es da ganz gut, wenn wir bei dem Beispiel von Marx bleiben, von dem Bäckermeister und dem Metzgermeister. Hatten wir vorhin schon gesagt, die tauschen ihre Waren untereinander, zum Beispiel, weil der Bäcker auch mal eine Wurst essen will oder der Metzger ein Brötchen, und so tauschen sie das. Aber in dem fortlaufenden Beispiel haben die beiden Meister auch noch Gesellen. Ja, also sie haben Arbeitskraft sich gekauft und jetzt haben sie einen Bäckergesellen und Metzgergesellen. Und die Gesellen erzeugen eben Mehrwert. Und die Frage ist, was passiert mit dem Mehrwert? Ist der Mehrwert nicht so hoch, dann wird er vom Kapitalisten angeeignet und konsumiert. Schluss. Passiert nicht viel mit. Ja, also das ist quasi noch ein ganz einfacher, wäre auch ein sehr idyllischer Prozess. Also der Meister lebt davon, der kann dann die Löhne zahlen, der kann die Maschinen ersetzen, der kauft davon Rohstoffe, also was weiß ich, der kauft Weizen oder er muss den Ofen mal erneuern und er muss halt eben seinem Gesellen seinen Lohn zahlen. Ne? Also ganz klassisches Zeug. Und ansonsten hat er noch ein schönes Leben von dem bisschen, was da vom Mehrwert noch übrig bleibt. Ne? Marx nennt das das ist einfache Warenproduktion. Das ist einfache Warenproduktion, nichts Kapitalismus, da ist kein Kapital, einfache Warenproduktion. Das ist ein Formwechsel, wo immer wieder Geld zur Ware wird, also G wird zu W, Geld, Ware. Einfache Warenproduktion, das liest sich fast so wie ein Kreislauf, bei dem immer wieder G zu W wird und W wird wieder zu G. Aber Marx sagt, es ist kein Kreislauf, zumindest kein stabiler Kreislauf, denn ab einem bestimmten Punkt, den man auch historisch bestimmen könnte, da entsteht mehr Mehrwert, ein Überschuss an Mehrwert, und zwar so viel, dass der Kapitalist ihn nicht konsumieren kann. Also er erreicht ein bestimmtes Mengenniveau, dieser Überschuss an Mehrwert. Und dann sagt Marx, naja, was hat der Kapitalist historisch gemacht mit diesem Überschuss an Mehrwert? Er hat ihn investiert. Ja. Betriebe wurden erweitert, die Produktion wurde ausgeweitet. Ja. Historisch geschieht das dann vor allem, und deswegen lassen wir das auch mal mit dem Bäckermeister und dem Metzgermeister irgendwann, sondern das geschieht historisch dann in England in der Textilindustrie, wo Marx sich das anguckt. Da wurden dann immer wieder aus diesem Überschuss am Mehrwert wurden Betriebe erweitert und die Produktion ausgebaut. Was ist nun Kapital? Kapital ist der Teil des angeeigneten Mehrwertes, der erneut in den Produktionsprozess investiert wird, mit der Absicht, weiteren Mehrwert zu erzeugen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja? Also Wert beginnt sich selbst zu vermehren, ja, sich selbst zu verwerten. Marx spricht auch vom selbstheckenden Wert. Wobei bei diesem Prozess Ware und Geld immer nur vorübergehende Erscheinungsformen sind. Ja. Also wenn einer sagt, Kapital ist gleich Geld, dann ist es nicht richtig, sondern ich sage nochmal diesen Satz, Kapital ist der Teil des angeeigneten Mehrwertes, vom Kapitalisten angeeigneten Mehrwertes, der erneut in den Produktionsprozess investiert wird, mit der Absicht, weiteren Mehrwert zu erzeugen. Ja? Wenn ich vor allem auch sage, Teil des angeeigneten Mehrwertes, dann gibt es offensichtlich noch einen anderen Teil. Und das ist eben der Teil von dem Mehrwert, den der Kapitalist zum Beispiel auch konsumiert. Wir sprechen auch von der Revenue. Es geht wirklich um den Teil von dem Mehrwert, der gezielt eingesetzt wird in dem Produktionsprozess, um den zu vergrößern, beziehungsweise um mehr weiteren Mehrwert zu erzeugen. Und dadurch häuft sich das an, Investitionsschritt für Investitionsschritt. Ja, gibt es hier eine Anhäufung. Diesem Anhäufen ist zunächst keine innere Grenze gesetzt. So, also es gibt jetzt eine Anhäufung und aus den bisher genannten Gesetzmäßigkeiten gibt es da eigentlich auch keinen Stopp. Ne? Also das ist Akkumulation, nennt das Marx. Akkumulation oder Selbstverwertung des Kapitals. Akkumulation kommt von Cumulus, der Haufen. Der angehäufte Wert wächst also ständig weiter. Und genau dieser Umstand, das ist der zentrale Zusammenhang des ersten Bandes. Und ganz häufig dann eben dargestellt in dieser bekannten Formel, G, ja, also Geld, werden Waren mitgekauft, G, W. Die Waren werden im Produktionsprozess durch die Arbeitskraft verändert, ne, und darin steckt nun die Arbeitskraft. W wird zu W', irgendwie wird die Ware verändert, geformt. Und so weiter. Und W' kann nun verkauft werden zu G'. Wir gehen also am Anfang hinein mit einem G und am Ende haben wir ein G'. Also irgendwie ist da ein Strich dazugekommen. Und mit diesem Strich ist der Profit gemeint. Ja, das ist der Profit, das war das Erste, was er herausgearbeitet hat. Und jetzt sagt er, also sagt Marx, dieser Strich, der teilt sich nochmal auf, einmal in die Revenue, also den Teil, der jetzt nicht als Kapital wieder investiert wird, und der andere Teil, der eben genau wieder investiert wird in ein neues G mit der Absicht, weiteren Mehrwert zu erzeugen. Diese Investition, das ist Kapital. Das ist Kapital. Ja, und ausgehend vom ersten Satz des Kapitals beschreibt Marx den Kapitalismus als eine Gesellschaft, in der die kapitalistische Produktionsweise herrscht, Das steht da im ersten Satz des Bands, des ersten Bands des Kapitals. Ja, und der Gesellschaft, und der gesellschaftliche Reichtum erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Ja, und das Wichtige ist jetzt, dass die kapitalistische Produktionsweise vielleicht oder definitiv auch schon vor den bürgerlichen Revolutionen schon in Erscheinung getreten ist. Ja, es gab historisch, auch als es noch die feudalistische Klassengesellschaft gab, bereits kapitalistische Produktionsweise, aber es war nicht die herrschende. Es gab schon den Handelskapitalismus vor allem in den Niederlanden zum Beispiel oder auch in Italien gab es das schon, so typische Hafenstädte. Da gibt es schon kapitalistische Produktionsweise, aber es ist eben nicht die herrschende. Und ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte für Gesellschaften sehr, sehr ungleichzeitig. Also man kann nicht sagen, der Kapitalismus ist global, plötzlich plumm, gestern war er nicht da, heute ist er da, sondern es ist ein Prozess, wo die kapitalistische Produktionsweise zur herrschenden Produktionsweise wird. Und das passiert in den entwickelt kapitalistischen Ländern nicht gleichzeitig, sondern ungleichzeitig. Ja, und das gilt schon für die Zentren. Wenn wir dann noch die Peripherie mitdenken, passiert das so stark verzögert, dass es ein ganz großes Gefälle gibt. Okay, aber das vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt. Für die lohnabhängige Klasse des 19. Jahrhunderts war das Aufdecken dieser inneren Logik des Kapitalismus wahrscheinlich sehr, ja, eher weniger brisant. Viel brisanter war ihre eigene gelebte Erfahrung. Also ohne die Durchdringung der Gesetzmäßigkeiten der inneren Mechanismen des Kapitalismus war ja all das bereits Ausdruck eines ganz praktischen Kampfes. Ja. Und die Arbeiter hätten zu dem Zeitpunkt ja sagen können, wenn sie das Kapital haben, weiß ich nicht, wie gut das gelesen wurde, aber nehmen wir mal an, sie haben dann diese Mehrwertlogik erkannt. Und hätte man ja sagen können, gut, dann schaffe ich halt nur 6 Stunden für meinen Lohn und dann gehe ich heim. Und die zweiten 6 Stunden, die an denen ich offensichtlich keinen Lohn mehr verdiene, sondern nur der Kapitalist seinen Mehrwert einsteckt, das brauche ich nicht, das hilft meiner Reproduktion nicht und dann gehe ich früher heim. Aber es ist ja durchs Vertragsrecht so, dass der Kapitalist es nur erlaubt, 6 Stunden, die notwendigen 6 Stunden zur Reproduktion, erlaubt der Kapitalist, der Eigentümer über die Produktionsmittel, also Baumwolle, Spinnmaschine, dem Arbeiter nur daran zu arbeiten, also Baumwolle zu Garn zu produzieren, wenn er einen Vertrag eingeht, dass er da nicht nur 6 Stunden abhängt und arbeitet, sondern 12 Stunden. Und genau diese Frage nach der Arbeitszeit, ja, die ist jetzt schon die ganze Zeit Gegenstand realer Kämpfe. Es gab frühe Arbeiterbewegungen, die das noch nicht so auf dem Schirm hatten. Die sogenannten Maschinenstürmer. Da wäre ein Beispiel von 1844 der schlesische Weberaufstand, sehr blutig niedergeschossen. Oder auch in England die Luditen. Dabei ging es noch mehr darum, das Produktionsmittel anzugehen. Also den Rationalisierungsprozess, bei dem eine neue technische Innovation, ja, die sogenannte Produktivkraftentwicklung, die zu attackieren, die Konkurrenz der Maschine zu zerschlagen und nicht das Eigentumsverhältnis und auch nicht die Arbeitszeit. Das sind erst Umstände, die spätere Arbeiterbewegungen, vor allem beschreibt doch schon Friedrich Engels in zur Lage der arbeitenden Klasse in England, die Chartisten, die kämpfen schon als sehr frühe Arbeiterbewegung der auf jeden Fall 1840er Jahre, vielleicht sogar schon 30er Jahre, kämpfen die Chartists schon konkret für Arbeitszeitverkürzung. Sie haben auch politische Forderungen, was das Wahlrecht angeht, aber sie kämpfen auch schon sehr früh um die Arbeitszeitverkürzung. Denn völlig unabhängig davon, was Marx da viel später erst in den späten 60er Jahren geschrieben hat oder ja von mir aus auch schon vorher in Lohnpreis Profit geschrieben hat, aber den Arbeitern, der proletarischen Klasse ist ziemlich klar, dass es um die Arbeitszeit geht. Und auch den Kapitalisten, die jetzt nun auch nicht das Kapital gelesen haben, denen war auch klar, dass ihre Gewinne kleiner sind, wenn die Leute nicht arbeiten. Also dieser Zusammenhang, der musste nicht notwendigerweise für diesen Kampf aufgedeckt werden. Genau, also Marx deckt eigentlich die innere Logik von etwas auf, das bereits Gegenstand ist von schon jahrzehntelangen Kämpfen und auch Gegenstand von Kämpfen bleibt. Also kann ich vielleicht verweisen auf das Gespräch, als wir über die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung mit Immelt, Deppo und auch Füllbert gesprochen haben. Und es bleibt die ganze Zeit Gegenstand dieser auch politischen Auseinandersetzung. 1896 war da noch ein wichtiges Jahr. Da beschloss nämlich der Sozialistenkongress in Paris den 1. Mai als internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, mit dem Ziel zu verknüpfen, die Arbeitszeit zu verkürzen. Ja, und die wollten den 8-Stunden-Tag. Also dieser 1. Mai, der seine Ursprünge bei dem Haymarket Riot hat, der wurde von der 2. Internationalen in Paris 96, da wurde der 8-Stunden-Tag fest implementiert als politische Forderung. Ja, es ging die ganze Zeit um unbezahlte Arbeit, ja, die zu reduzieren. Den Teil der Arbeitszeit, der unbezahlt ist, der sollte reduziert werden. Das ist Ausdruck vom Klassenkampf. In Deutschland wurde der 8-Stunden-Tag dann zugestanden, so richtig umgesetzt auch nicht, aber 1918 hat die herrschende Klasse den 8-Stunden-Tag zugesagt. Das war aber auch nur die Konsequenz aus der Novemberrevolution. Also als der herrschenden Klasse aus ihrer Perspektive Scheitern des Ersten Weltkriegs allmählich die Fälle davon schwimmen, weil jetzt auch noch proletarischer Internationalismus in Deutschland da hochkocht und einige von diesen Revolutionären und Leute von den Räten da Schule machen wollen bei dem, was 1917 da in Petrograd passiert ist, also wirklich die Eigentumsfrage stellen. Da sehen die Kapitalisten, die deutschen Kapitalisten wirklich die Grundpfeiler ihre Eigentumsbedingungen, ihre Herrschaft gefährdet. Und da machen sie dann nochmal ein Zugeständnis. Konkret drückt sich das auch aus im Stinnes-Legien-Abkommen, wo quasi die Kapitalseite und der Gewerkschaftssekretär Legien hier ein Abkommen schließen. Und dadurch kommt es mal zum 8-Stunden-Tag. Also es ist ein äußerst brisantes Feld, wie es immer wieder um die Arbeitszeit geht. Genau, das ist jetzt erstmal das Wichtige und auch, würde ich sagen, der Kern vom ersten Band des Kapitals. Es geht aber auch um jetzt, nachdem diese Grundmechanismen geklärt sind, über Dinge, die sich quasi daraus ableiten. Und so fängt Marx an, auch über das Verhältnis von Kapitalist zu Kapitalist nachzudenken. Ja, also was Marx als Konkurrenz, ja, als freie Konkurrenz beschreibt oder auch als das Hauen und Stechen zwischen den Kapitalisten. Heute nennt man das etwas sportlicher, den Wettbewerb. Um da zu bestehen, ist es nicht nur vorteilshaft, sondern überlebenswichtig, Wege zu finden, den Mehrwert zu steigern. Also nur wenn ich ein prosperierendes Unternehmen habe, das mehr prosperiert, mehr Mehrwert anhäuft als konkurrierende Kapitalisten, dann kann ich in diesem Hauen und Stechen überleben. Also es ist keine Freiwilligkeit, dass die Kapitalisten, es hat auch nichts mit Gier zu tun oder sonst was. Also in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass es nicht um gierige Kapitalisten geht, die das tun, weil sie moralisch verdorben sind, sondern weil sie ihre Existenz als Kapitalisten schützen müssen. Denn die anderen werden definitiv alles Mögliche tun, um ihre Mehrwertrate, über den Begriff sprechen wir gleich noch, zu steigern. Und wenn man das nicht tut, dann wird man nicht lange Kapitalist bleiben. Dann wird man von der Konkurrenz niedergemacht. Man bleibt nicht konkurrenzfähig mit den Preisen. Man wird irgendwann geschluckt oder geht Konkurs. Aber das ist keine Freiwilligkeit, sondern wie Marx schreibt, wie Moses und die Propheten, Akkumulation, Akkumulation. Also das ist schon eine Gesetzmäßigkeit. Und wie können jetzt Kapitalisten den Mehrwert steigern? Da bietet Marx ein paar Ideen an. Zum Beispiel könnte, ja, die Arbeit könnte ausgelagert werden in Bereiche, wo die Löhne niedriger sind oder die Löhne direkt drücken. Ja, niedrigerer Lohn, das bedeutet, wenn der niedrigere Lohn ist, dann ist mit der Arbeitszeit schneller der Lohn erreicht, vielleicht dann nicht erst in 6 Stunden, sondern schon 5 oder sogar in 4. Und dadurch steigt der Teil, also zeitlich gesehen, der Anteil des Arbeitstages, an dem Mehrwert produziert wird. Also Lohn drücken ist eine Möglichkeit, den Mehrwert zu steigern. Man könnte auch den gesamten Arbeitstag verlängern. Also das ist ja was, was gerade wieder in Mode kommt, wo darüber gesprochen wird, ob der 8 Stunden Arbeitstag wirklich sein muss oder ob es nicht auch möglich wäre, natürlich ganz freiwillig, längere Arbeitstage wieder einzuführen. Das ist auch eine Möglichkeit, den Mehrwert zu steigern. Und eine andere Möglichkeit ist auch die Produktivität. Die kann man auch steigern. Also so bietet Marx auch ein paar Möglichkeiten an, die Kapitalisten versuchen müssen, denn sie wissen, in der Konkurrenz werden diese Mechanismen auch versucht umzusetzen. Marx unterscheidet dabei zwischen absolutem Mehrwert, ja, der absolute Mehrwert durch Verlängerung des Arbeitstages und der Unterscheidung zum relativen Mehrwert. Beim relativen Mehrwert ist gemeint die Produktivitätssteigerung. Ja, und durch die Produktivitätssteigerung eine Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit. Ja, Produktions- oder Produktivitätssteigerung, das können neue Technologien sein, neue Verfahren. Das ist erstmal nichts Kapitalismus-Spezifisches. Prinzipiell gibt es diese Steigerung in der Produktivität und Produktivkraftentwicklung in allen Klassengesellschaften. Aber sie dienen im Kapitalismus genau diesem Zweck, nämlich der Kapitalakkumulation. Wer produktiver produziert als die Konkurrenz, ja, kann zum Beispiel auch bessere Qualität zum gleichen Preis oder billigere Waren anbieten, kann den Preis drücken. Der Wettbewerb, ne, also Marx sagt freie Konkurrenz, heute sagen die Wettbewerb, zwingt, und das ist wirklich ein Zwang, der zwingt die Kapitalisten, diese Logik zu befolgen. Wer nicht investiert und akkumuliert, wird verdrängt oder geschluckt. Und dabei unterscheidet Marx auch noch eben zwischen der Arbeitsproduktivität, also mehr Output in gleicher Zeit, und der Arbeitsintensität, bei der die Arbeitskraft schneller verbraucht wird. Das ist auch noch eine Unterscheidung, die er trifft. Nicht nur Marx, sondern das passiert auch alles in Das Kapital kompakt von Füllwert. Die Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit ist eigentlich ganz einfach, sorgt aber oft für Missverständnisse oder hat es zumindest in der Vergangenheit. Marx wertet hier überhaupt nicht, sondern beschreibt, und zwar wie Menschen durch Arbeit die Natur verändern. Arbeit ist kapitalistisch produktiv, wenn sie eine Ware erzeugt, ja, oder eine Ware verändert, die verkauft wird. Eine Ware ist unproduktiv, die Arbeit ist unproduktiv, wenn keine verkaufbare Ware entsteht. Das ist die Unterscheidung, die Marx vornimmt zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit. Nehmen wir mal ein Beispiel, damit das, weiß ich nicht, nicht so abstrakt daherkommt. Sagen wir mal, ich koche zu Hause einen Eintopf für meinen Lesekreis. Und da bin ich so nett und biete das den Genossinnen und Genossen an, ohne dafür Kohle zu nehmen. Das ist unproduktive Arbeit, die ich da verrichte. Wenn ich dieselbe Arbeit in einem Restaurant, also denselben Eintopf zubereite und biete das Ganze einen Tag drauf in einem Restaurant an, verkaufe das an Gäste, dann war genau die gleiche Tätigkeit auf einmal produktiv. Ja? Also nur im Sinne, ob am Ende eine Ware mit dem Tauschwert entsteht oder eben nicht. Die gleiche Tätigkeit, ja, mit unterschiedlichem Marktbezug sozusagen. Einige Begriffe habe ich noch notiert, die wir aus der marxistischen Arbeitswertlehre uns noch anschauen sollten, bevor wir dann auch zum Ende des ersten Bands kommen. Also wie gesagt, erster Band von Georg Fülbert, das Kapital kompakt. Nicht das große von Marx. Aber Marx unterscheidet im Kapital zwischen konstantem und variablem Kapital. Und auch das ist nochmal ein wichtiger Zusammenhang. Konstantes Kapital, er kürzt das ab mit so einem kleinen C für constant, damit sind Maschinen und Rohstoffe gemeint. Und der Wert vom konstanten Kapital ist von Anfang an festgelegt und verändert sich nicht durch die Produktion. Marx nennt das auch vergegenständlichte Arbeit. Ja, also die Produktionsmittel wie Maschinen und Rohstoffe. Das ist vergegenständlichte Arbeit. Die wurden ja auch gebaut oder wurden geerntet oder wenn es Metalle sind, was weiß ich, geschürft oder sowas. Ja, also weil die Herstellung und Bereitstellung von Maschinen und Rohstoffen bereits Arbeitszeit in sich trägt, vergegenständlicht. Marx unterscheidet weiter zwischen CF, damit das F steht dann für fix, ja, fixem Kapital, fixes, konstantes Kapital. Das ist die Unterscheidung, da sind Maschinen mit gemeint und die werden abgeschrieben. Und er unterscheidet eben das konstante fixe Kapital, CF, von CZ. Und damit ist das konstante zirkulierende Kapital gemeint. Und damit sind Rohstoffe gemeint. Also aus dem konstanten Kapital macht er nochmal eine Trennung in fixes und zirkulierendes Kapital. Und der Unterschied deshalb oder deshalb zirkulieren, weil sie verbraucht werden. Also der Rohstoff, nehmen wir die Baumwolle, die wird halt in Garn über die Spindel verbraucht. Während die konstante fixe, das konstante fixe Kapital wie die Spinnmaschine, die wird nicht verbraucht. Die schreibt sich ab. Neben dem konstanten Kapital gibt es noch bei Marx das variable Kapital. Dem gibt er ein kleines V. Ja, und das variable Kapital ist der Lohn. In den Warenwert geht neben dem Lohn auch der zusätzliche Mehrwert, klein m, ein. Wir kommen gleich und summieren das alles zusammen. Eine Sekunde. Ja. Zusammen ergeben sie den Neuwert, ja, oder den Wert der Ware. Das heißt, der Gesamtzusammenhang ist quasi Wert der Ware, groß W, lässt sich darstellen als, also ist gleich die Summe aus konstantem Kapital, dem zirkulierenden und dem fixen, also CZ plus CF, plus dem Lohn, kleines V, variables Kapital, und dem Mehrwert, kleines M. Ja, also diese vier zusammensummiert, CZ plus CF plus V plus M, ergeben den Wert der Ware. Rohstoff plus Maschine plus Lohn plus Mehrwert ergeben Wert der Ware. Die Mehrwertrate, ja, ein Begriff, auf den ich vorhin schon mal ganz kurz hingedeutet habe, die Mehrwertrate ergibt sich aus einem Verhältnis, nämlich aus dem Verhältnis vom Mehrwert zum Lohn. Ja, könnte auch sagen M zu V. Also man bildet einen Quotienten, die Mehrwertrate ergibt sich dann als Quotient von M zu V und das bedeutet, die Mehrwertrate ist hoch bei niedrigem Lohn. Ja? Niedrig bei hohem Lohn. Ziel der Kapitalisten ist es natürlich, eine möglichst hohe Mehrwertrate zu haben. Ja? Also eine hohe Mehrwertrate entsteht immer dann, wenn der Lohn besonders niedrig ist. Das ist einfach das Verhältnis von Mehrwert zu Lohn. Und genau, Marx schreibt im ersten Band nochmal jetzt nämlich den Zusammenhang mit dem eben genannten, diesem Wettbewerbsgeschwätz, also der freien Konkurrenz. Marx beschreibt im ersten Band, die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz geltend. Marx zeigt und Fülbert auch im Kapitalkompakt, wie der Wettbewerb, also die freie Konkurrenz, funktioniert. Ein Konkurrent kann nur unterboten werden, wenn über das eingesetzte konstante und variable Kapital hinaus ein hoher Anteil des Warenwerts als Mehrwert entsteht. Das bedeutet, die Mehrwertrate ergibt sich aus der Verteilung des Wertprodukts zwischen Kapitalist und Arbeitern. Ne? Kapitalist kriegt den Mehrwert, der Arbeiter kriegt den Lohn. Ja, das war ja dieses Verhältnis der Mehrwertrate. Und so verteilt sich das. Wer kriegt wie viel davon? Ne? Und eine hohe Mehrwertrate heißt, der Kapitalist kriegt viel, der Arbeiter kriegt wenig. Eine niedrige Mehrwertrate, man könnte auch sagen eine hohe Lohnrate, das wäre quasi das Gegenstück, wobei ich glaube, dieser Begriff nirgendwo Verwendung findet, eine hohe Lohnrate. Oder das wäre jetzt das Umgekehrte. Und das sind halt eben die Mechanismen, die in der freien Konkurrenz jetzt eine Rolle spielen. Also der Kapitalist muss als äußerliches, also aus Gründen des äußerlichen Zwangsgesetzes, muss er versuchen, hohe Mehrwertraten zu erreichen. Das ist aber widersprüchlich zu den Interessen des Arbeiters. Ja, und das ist der große Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Marx beschreibt hier die Phase des Kapitalismus mit freier Konkurrenz. Er weiß aber auch schon, dass das Ganze nicht starr ist. Also dass der Kapitalismus nicht in dieser Phase für alle Zeiten gefangen ist und es nur diese freie Konkurrenz gibt, sondern er zeigt schon im ersten Band Tendenzen auf, wo die Reise quasi hingeht mit dem noch relativ jungen Kapitalismus, nämlich dem Kapitalismus freier Konkurrenz. Also in der Konkurrenz erkennt Marx auch schon ein gewisses Transformationspotenzial. Der Kapitalismus kann sich transformieren. Und diese Gesetzmäßigkeit, diese immanenten Gesetze der Konkurrenz, davon leitet er diesen Transformationscharakter ab. Obwohl der Warenwert in der Produktion entsteht, spielt die Nachfrage auf dem Markt eine ganz entscheidende Rolle. Ja, also das will man ja nicht hinten runterfallen lassen, dass jetzt Angebot, Nachfrage, dass es die nicht gibt, sondern die spielen ja auch eine Rolle. Wir sprechen nachher auch noch über das Verhältnis zwischen Marktpreis und Arbeitswerten. Wenn das jetzt aber so ist, dass es eine hohe Nachfrage gibt, ja, dann ermöglicht das eine volle Auslastung und dadurch auch eine hohe Akkumulation. Also wenn viel Nachfrage auf dem Markt ist, dann können die Kapitalisten ordentlich die Schornsteine rauchen lassen, können viel produzieren und das führt zu viel Mehrwertaneignung und dann halt eben auch zur Kapitalbildung. Kapitalbildung heißt ja dann auch Akkumulation, ne, die Anhäufung von mehr Kapital. Umgekehrt, niedrige Nachfrage führt zu Lagerbeständen, führt zu Entlassungen, ja, und auch viel ungenutztem Kapital, weil dann investiert keiner, weil die Rendite nicht passt. Man könnte sagen, die Selbstverwertung des Kapitals stockt bei niedriger Nachfrage. Das ist das, was als industrieller Zyklus beschrieben wird, eine Krise, eine periodische Krise. Und die sind dem Kapital ganz immanent. Filbert schreibt dazu, beziehungsweise Filbert zitiert Marx an dieser Stelle, wenn Kapital nicht in voller Höhe neu investiert werden kann, da keine Nachfrage besteht, kommt es zur Überakkumulation. Dann schreibt Filbert weiter, sie ist eine latente Tendenz der kapitalistischen Entwicklung, die in den Krisen offen zutage tritt. Überakkumuliertes, also nicht genutztes Kapital verliert für die Dauer, in der es nicht eingesetzt werden kann, seine Kapitaleigenschaft, nämlich die Fähigkeit zur Selbstverwertung. Von ihm geht dann auch keine Nachfrage nach Arbeitskraft aus. Damit sinken die Arbeitseinkommen, also die Löhne. Überakkumulation führt damit zur Unterkonsumption, die weiteres Kapital außer Funktion setzen kann. Tag für Tag stehst du am Fließband, lebst von deiner Arbeitskraft und dein Lohn reicht grad zum Leben, wenn auch deine Frau will zu scharf. Wir haben die zyklischen Krisen des Kapitalismus bereits mit Füllbert und Goldberg in anderen Folgen besprochen. Ebenso die Frage auch nach der systemischen Krise. Rosa Luxemburg analysierte aufbauend auf Marx die Krisen des Kapitalismus und leitet daraus auch ihre Imperialismustheorie von Überakkumulation und Unterkonsumtion ab. Aber bleiben wir heute ein bisschen bei Marx. Er schaut auf die Zusammensetzung des Kapitals. Um relativen Mehrwert zu steigern, ne, da sind wir wieder bei den Zwangsgesetzen des Kapitalismus für die Kapitalisten in der freien Konkurrenz. Die müssen irgendwie einen Mehrwert steigern. Also, um relativen Mehrwert zu steigern, erhöht der Kapitalist die Arbeitsproduktivität. Ja, und dadurch entsteht jetzt etwas, was Marx beschreibt als eine Veränderung der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Was ist mit organischer Zusammensetzung gemeint? Damit meint Marx das Verhältnis von konstantem und variablem Kapital, also ein Quotient von C zu V. Ja, konstantes Kapital C, variables Kapital, ja, der Lohn, das Ganze in einen Quotienten gesetzt, also in einem Verhältnis zueinander, das benennt Marx als organische Zusammensetzung. Eine hohe organische Zusammensetzung bedeutet viele Maschinen. Ja, das heißt, der Lohn bleibt gleich oder klein und oben im Zähler, wo das C steht, da wird es ganz groß. Ja, viele Maschinen. Dann entsteht insgesamt eine hohe organische Zusammensetzung. Ja, das zum Beispiel passiert, also so eine hohe organische Zusammensetzung ist die klassische Tendenz der Entwicklung des Produktionsprozesses. Weniger Arbeiter, beschleunigte Arbeitsabläufe, später, gutes Beispiel, denke ich, ist der Fordismus. Füllbert zeigt rechnerisch in das Kapitalkompakt, bei steigender organischer Zusammensetzung bleibt die Mehrwertrate gleich. Ja, also das Verhältnis, wie viel der Kapitalist bekommt, wie viel bekommt der Lohnabhängige, also der Quotient aus Mehrwert und variablem Kapital, also Lohn, das bleibt gleich. Ja, selbst wenn die organische Zusammensetzung steigt. Aber die Mehrwertmasse pro Arbeiter sinkt. Das ist ein Dilemma für die Kapitalisten. Warum? Arbeitsproduktivität muss wettbewerbsfähig bleiben. Doch hohe oder sehr hohe organische Zusammensetzung verringert die Mehrwertmasse. Die Lösung? Marktanteile vergrößern und technische Innovation zur Produktivsteigerung. Das heißt, in tiefen Krisen, wir sind auch so ein bisschen beim Krisencharakter, in tiefen Krisen werden Arbeiter entlassen. Marx nennt diese Entlassenen oder Arbeitslosen, Arbeitssuchenden auch die industrielle Reservearmee. Die industrielle Reservearmee drückt die Löhne. Je mehr Arbeitslose, desto höher der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt. Desto niedriger der Preis der Ware Arbeitskraft. Ich finde, das wurde prima gezeigt in dem Gespräch, das ich mit Kamil vom Literaturkollektiv Nu geführt habe. Da haben wir über Steinbecks Früchte des Zorns gesprochen. Und da zeigen sich gerade auch Saisonarbeiter bei der Erntetätigkeit, bei der Erntearbeit, die sich gegeneinander niedrig konkurrieren, die ihren Lohn in der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt runterdrücken. Denn viele wollen die Arbeit, aber es gibt nicht so viele Plätze. Und das wird in diesem Buch Früchte des Zorns von Steinbeck gezeigt, wie systematisch das auch eingesetzt werden kann. Ne? Und Marx beschreibt das als die industrielle Reservearmee. Marx fasst jetzt all das, ja, als das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation zusammen. Entlassungen, Überakkumulation und steigende organische Zusammensetzung, die hängen eng zusammen. Sie erzeugen Krisen, führen zu Preisdruck auf Arbeitskraft, ja, und zwingen Kapitalisten, Produktivität zu erhöhen, ja, um im Wettbewerb zu bestehen. Marx beschreibt das so: Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft wird durch dieselben Ursachen entwickelt wie die Expansivkraft des Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums. Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschichte der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus. Dies ist das absolute allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich allen anderen Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehört. Philbert schreibt dazu: In den am höchsten entwickelten kapitalistischen Ländern des 21. Jahrhunderts ist Elend etwas anderes als im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das stoffliche Existenzminimum der Arbeitslosen ist höher. Auch die Arbeitsqual der Beschäftigten ist dort heute eine andere. Zum Beispiel ist die tägliche und die Lebensarbeitszeit in Westeuropa und Nordeuropa kürzer als vor 150 Jahren und die Beanspruchung der Muskelkraft ist geringer. Zu einem ganz anderen Ergebnis wird man aber kommen, wenn nicht nur die am höchsten entwickelten Länder betrachtet werden, sondern die gesamte kapitalistische Welt untersucht wird. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation setzt sich über die Zyklen steigender und sinkender Nachfrage nach Arbeitskraft hindurch. Ist der Lohn bei rascher Akkumulation so gestiegen, dass der Mehrwert beschnitten wird, fällt anschließend die Akkumulation und damit die Nachfrage nach Arbeitskräften. Damit sinken die Löhne und machen so anschließende beschleunigte Akkumulation und erhöhte Beschäftigung wieder attraktiv für die Kapitalisten. Ich selbst würde das Ganze mal so versuchen. Marx beschreibt, wie die Akkumulation von Kapital ganz notwendigerweise soziale Ungleichheit und Armut erzeugt. Ja, selbst wenn der gesellschaftliche Reichtum wächst. Je mehr Kapital akkumuliert wird, desto größer wird der gesellschaftliche Reichtum, aber zugleich auch die Verelendung der Arbeiterklasse. Vielleicht mal auf drei Wesensmerkmale das Gesetz der absoluten allgemeinen kapitalistischen Akkumulation, ausgehend von einer immer höheren organischen Zusammensetzung. Also wäre so ein Wesensmerkmal, Kapitalismus produziert Reichtum und Armut gleichzeitig. Arbeitslosigkeit ist systemisch notwendig und Ungleichheit ist kein Betriebsunfall, sondern Ausdruck der Akkumulation selbst. Ja, ob man jetzt diese Tendenz praktisch in den letzten 200 Jahren beobachten kann, da halt nochmal verwiesen auf das, was Philbert dazu schreibt, dass es da schon Unterschiede gibt, aber halt eben auch den Vergleich nicht nur innerhalb der am weitesten entwickelten industriekapitalistischen Ländern, sondern vor allem mit der Peripherie vergleichen. Und dann bleiben die Worte da von Marx aktuell. Es gibt noch eine zentrale Beobachtung von Marx im ersten Band des Kapitals, das nicht nur viel über das Grundlegende im Kapitalismus sagt, sondern auch eine Tendenz der Bewegung erahnen lässt. Und zwar geht es dabei um die Konzentration und Zentralisation des Kapitals. Marx schreibt: Konzentration bereits gebildeter Kapitale, Aufhebung ihrer individuellen Selbstständigkeit, Expropriation von Kapitalist durch Kapitalist, Verwandlung vieler kleineren in weniger größere Kapitale. Dieser Prozess unterscheidet sich von dem ersten dadurch, dass er nur veränderte Verteilung der bereits vorhandenen und funktionierenden Kapitale voraussetzt. Sein Spielraum, also durch das absolute Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums oder die absoluten Grenzen der Akkumulation, nicht beschränkt ist. Das Kapital schwillt hier in einer Hand zu großen Massen, weil es dort in vielen Händen verloren geht. Es ist die eigentliche Zentralisation im Unterschied zur Akkumulation und Konzentration. Kapitalkonzentration bedeutet also die Vergrößerung einzelner Kapitale durch Akkumulation. Ein Kapitalist eignet sich Mehrwert an, investiert ihn wieder und sein Kapital wächst Schritt für Schritt. Dabei steigt auch die organische Zusammensetzung des Kapitals. Kapitalzentralisation bezeichnet jetzt die Zusammenfassung bereits existierender Kapitale in weniger Händen, etwa durch, heute würde man sagen, Fusionen, Übernahmen oder manche gehen Konkurs und dann wird das aufgekauft von kleineren Unternehmen und so weiter. Ja. So liegt eine immer größere Kapitalmasse in der Hand weniger Kapitalisten. In dieser Bewegung steckt die Tendenz der Monopolisierung, ja, die erst im 20. Jahrhundert, also nach dem Tod von Marx und auch dem von Engels, den Monopolkapitalismus als ja, dominierende Erscheinungsform, als Transformationsform des Kapitalismus erscheinen lässt. Marx, Engels, aber auch Luxemburg, Hilferding, Lenin, noch viele andere, widmen sich genau diesem Thema, ne, dieser Tendenz durch Kapitalzentralisation. Ne. Basierend auf Kapitalkonzentration und Akkumulation kommt es zu dieser Zentralisation oder auch dann Monopolisierung. Auch im 21. Jahrhundert wird noch viel darüber nachgedacht. Da analysieren auch immer noch in der Gegenwart Autorinnen und Autoren, zum Beispiel Lukas Zeise macht das, Füllbert macht das, Deppe macht das. Gibt ja auch dieses Imperialismus-Büchlein, wozu es einen kleinen Büchertisch gibt von Deppe, Solti und Salomon. Noch ganz, ganz, ganz viele andere. Ja, diese Tendenz wird weiter beobachtet und darüber kann man dann sprechen im Kontext von Finanzkapital und Imperialismus. Wichtiges Thema, aber wir wollen ja heute das Kapital ins Auge fassen. So, an der Stelle hört der erste Band immer noch nicht ganz auf, ist ja auch ein dickes Buch. Also Kapitalisten konkurrieren untereinander und in dem Zuge unter anderem sich immer mehr Maschinen, also konstantes Kapital, einsetzen und auch immer weniger Arbeitskraft, variables Kapital nutzen. Das war diese organische Zusammensetzung, die zunimmt in der Tendenz. Könnte auch sagen, eine Rationalisierung der Produktion. Marx nennt aber ne, den Gesamtzusammenhang, nennt er dann das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Noch ein wichtiger Unterschied, der so in meiner Beobachtung hin und wieder für Verwirrung sorgte, ist ja, die Unterscheidung zwischen formeller und reeller Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Das sind zwar sperrige Worte, sie sind aber eigentlich nicht zum Stolpern gedacht. Die formelle Subsumption, ja, die Arbeit wird, bei der formellen Subsumption, wird die Arbeit dem Kapital untergeordnet. Ohne, und das ist jetzt das Wichtige, ohne, dass der Arbeitsprozess selbst wesentlich verändert wird. Ja, der Kapitalist tritt als Auftraggeber vor allem in Manufakturen auf, ja, so ein Manufakturherr. Das beschreibt einen bestimmten Entwicklungsprozess der kapitalistischen Produktionsweise. Also es ist eher eine historische Einordnung, wobei die formelle Subsumption der reellen Subsumption vorweggeht. Die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital, dabei verändert sich jetzt der Arbeitsprozess selbst durch die Maschinerie, durch Arbeitsteilung, Fabriksysteme, durch wissenschaftlich-technische Organisation und so weiter. Ja. Marx nennt das auch, also diese reelle Subsumption, sagt er, der Arbeiter wird zum Anhängsel der Maschine. Das ist auch eine Beobachtung von Marx im ersten Band des Kapitals. Ja, vor der Lohnarbeit. Lohnarbeit haben wir jetzt immer so an den Anfang gesetzt, die gab es natürlich nicht immer, die ist nicht naturgemäß schon immer da gewesen. Es gab einen Prozess der Proletarisierung, bei dem sich diese Klasse der Lohnabhängigen gebildet hat. oder im letzten großen Teil vom ersten Band des Kapitals fragt Marx noch, woher eigentlich das erste Kapital stammt. Wir gehen ja immer von der gegebenen Menge Kapital aus, aber irgendwo muss ja mal das erste Kapital entstanden sein. Wenn wir uns dieses Akkumulationsregime GWG' angucken, haben wir ja schon immer ein G. Ja, also diese Mehrung von Kapital, um die zu erklären, müssen wir irgendwo mal rausfinden, wo kommt denn das erste her? Dieses erste Kapital entstand nicht, wie es die bürgerliche Geschichtsschreibung hin und wieder versucht hat zu verklären, durch Sparsamkeit, ne? Und da waren manche talentierter und da waren manche einfach, haben besser gehaushaltet und haben klüger geerbt und so Geschichten. Nein. Das erste Kapital entstand durch gewaltsame Enteignung, Kolonialismus, Sklavenhandel und Unterdrückung. War eine verdammt blutige Angelegenheit. Und genau diesen Prozess beschreibt Marx am Ende des ersten Bands des Kapitals und bezeichnet das als die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Das ist der historische Prozess der Proletarisierung, bei dem zwanghaft durch ja gewaltsam die Klasse quasi zu proletarisiert wird. Das ist kein Prozess der Freiwilligkeit, sondern ein gewaltsamer Akt der Proletarisierung. Ja, kann ich jetzt hier nicht ganz ausführen. Gab die Krone, also die britische Krone hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, dass auch all das mit Gesetzen untermauern wurde. Das ging dann so, Marx beschreibt da Zeug wie Vagabundieren wurde mit drakonischen Strafen belegt. Den Leuten wurde dann ein V ins Gesicht gebrannt, damit man wusste, okay, das ist ein Vagabund. Beim ersten Vagabundieren, wenn das nochmal passiert ist, war die Strafe dann ungleich schlimmer als ein V ins Gesicht gebrannt zu bekommen. Das endet dann häufig auch mit dem Tod. Also da wurde schon gewaltsam durchgesetzt, ihr geht jetzt in die verdammten Fabriken und verkauft da eure Arbeitszeit für das gerade Notwendige an Lohn, was ihr braucht, damit ihr morgen wieder eure Arbeit verrichten könnt. Das ist der gewaltsame Prozess der sogenannten ursprünglichen Akkumulation. In diesen historischen Prozess fällt auch der Kolonialismus, der Sklavenhandel und so weiter. Ja, und das ist natürlich auch der Prozess, in dem Stück für Stück aus dieser formellen Subsumption, also Arbeitgeber und Manufaktur her, also wo in der Manufaktur eigentlich noch ohne Fabriksystem gearbeitet wird, sondern noch die klassische handwerkliche Arbeit stattfindet, dieser Prozess hin zur Fabrik und da dann auch mit dem, was Marx dann beschreibt, eben der Arbeiter wird zum Anhängsel der Maschine. Das folgt dann auf den späteren Prozess dann auf diese sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Ja, das ist der Inhalt des ersten Bandes in ganz, ganz, ganz groben Zügen. Der zweite Band, hier noch ein kleiner Ausblick. Im zweiten Band des Kapitals nennt Marx vor allem die Reproduktionsschemata. Die Reproduktionsschemata ist ein theoretisches Analyseinstrument, mit dem er zeigt, wie das gesellschaftliche Kapital sich periodisch erneuert, also wie Produktion, Zirkulation und Konsumtion zusammenpassen müssen, damit der Kapitalismus überhaupt funktionieren kann. Es geht um die Frage, wie bewegt sich das Kapital? Bei diesen Reproduktionsschemata beschreibt Marx drei verschiedene Sektoren, er spricht auch von drei Abteilungen. Es gibt eine Produktion von Produktionsmitteln. Hier werden Maschinen hergestellt. Das ist die erste Abteilung. Die zweite Abteilung ist eine Produktion von Lebensmitteln und Konsumgütern. Und dann eine dritte, die häufig so etwas vernachlässigt wird, ist dann diese dritte Abteilung, die Produktion von Luxusgütern. Ich finde die gar nicht so zu vernachlässigen, vornehmlich deshalb nicht weil ich so ein Faible habe für Luxusgüter, sondern weil Jörg Hufschmied interessanterweise in diesem Bereich auch die nicht reproduktiven Güter verortet. Und das macht er im Rahmen der Analyse des Warencharakters von der Waffen-, von der Rüstungsproduktion. Und da ist es dann doch ganz interessant, auch mal in diese dritte Abteilung zu sehen, wie Hufschmied da eine Sackgasse sieht. Ja, aber das ist ein anderes Thema, ist ein sehr spannendes Thema, aber deswegen will ich nur diese dritte Abteilung, die immer so als unwichtig abgetan wird, finde ich, ist in der Frage von der Rüstungsproduktion, ergibt die vielleicht Sinn, sich doch mal mit der auseinanderzusetzen. Dann gibt es noch eine ganze Gruppe von Leuten, die sich mit dieser Bewegung vom Kapital beschäftigen. Das sind die Kaufleute, die Bankiers, die Marx hier beschreibt. Er beschreibt auch, dass das Kapital nun manchmal aus der Produktion heraustritt, also aus der Produktion von Lebensmitteln, aus der Produktion, also von Konsumgütern und Produktionsmitteln. Da tritt das Kapital mal raus, dann liegt es auf Banken, da wird es gelagert. Ja, wenn es da brach liegt, ist es nicht produktives Kapital. Das ist immer unliebsam. Ja, dann haben wir keine Verwertung davon, dann ist es eben kein Kapital mehr. Es muss wieder in Bewegung gesetzt werden. Und all das passiert dann halt eben in dieser Zirkulationssphäre. Hier fängt dann auch eine Finanzialisierung quasi an, nämlich dieses Überlegen von überschüssigem Kapital auf Banken, wo Banken dann anfangen zu investieren, sich auch größere Kredite nehmen, wo ich mehr drauf eingegangen bin im Finanzkapital von Lukas Theise in dem kleinen Büchertisch. Normalerweise müsste das Ganze jetzt aber, wenn es halt eben zirkuliert, in dieser Zirkulationssphäre immer zwischen den Abteilungen, müsste es normalerweise immer 0 auf 0 aufgehen, aber in diesen Abteilungen wird halt eben doch irgendwie, entsteht dann da ein Mehrwert, es entsteht ein Überschuss zwischen diesem Produktionsmittel und dem Konsumgütersektor. Ja, wie kann das Ganze jetzt wieder abgesetzt werden, wenn da Kapital sich langsam anhäuft, weil da Mehrwert entsteht? Gar nicht. Deswegen entsteht auch eine Situation, die Luxemburg genau untersucht bei der Überakkumulation aus dem zweiten Band des Kapitals. Ganz, ganz wichtige Arbeit. Und das ist auch etwas, dem Marx gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt. Es wird aber später dann, wie gesagt, Grundlage für Luxemburgs auch Auseinandersetzung in der Revisionismusdebatte, denn ihr Gegenstreiter in der Frage um den Revisionismus der Sozialdemokratie, Eduard Bernstein, erlebt am Anfang des 20. Jahrhunderts eben nicht diese Prozesse, wie Marx und Engels sie vorausgesehen haben, nämlich das Krisenhafte am Kapitalismus, sondern Bernstein sieht da ein prosperierendes deutsches Kaiserreich und dass der Kapitalismus in eine gute Phase übergetreten ist. Und jetzt müsste er nur noch vorsichtig, ne, das ist sein Revisionismus, in den Sozialismus hineinwachsen. Revolution ist nicht nötig und Kredit ist eine gute Sache. Da habe ich auch an anderer Stelle schon einiges zu erzählt. Aber Rosa Luxemburg interpretiert das jetzt anders und sagt, nein, das Kapital ist gerade in der Zirkulation und was wir gerade erleben, ist keine Prosperität im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Zwischenphase, es ist sozusagen eine Zwischenstufe und auf die folgt mit noch stärkerer Potenz dann die Krise, ne, diese Überakkumulation, das dauert quasi einen Moment und dann kommt es mit doppelt so großer Wucht wieder und die Geschichte hat ihr dann auch recht gegeben, muss man sagen. Aber darüber sollten wir auch mal an einer anderen Folge reden, über die Revisionismusdebatte von Eduard Bernstein, Rosa Luxemburg, worüber sie sich dann in ihrem Buch Sozialreform oder Revolution ausgelassen hat. Längst ist reif, die Zeit wegzufliegen von den letzten Trümeln dieser Erde. Lass die Armen sich in Betten legen und die ganze Welt, die unsere werde. Und die Völker haben stark gewesen und begonnen, euch davon zu kehren. Zu euch ist jede Grenze Kampf gewesen und so schützen wir sie mit Gewehren. Ja, dann noch ein kleines Wort zum dritten Band des Kapitals. Im dritten Band wird die Gesamtentwicklung des Kapitalismus vorgestellt und auch seine Tendenz. Da gibt es mindestens ein theoretisches Problem. Und zwar, wie verhalten sich Arbeitswerte und Marktpreise? Ja, eine alte Auseinandersetzung. Marx zeigt ja im ersten Band bereits die Arbeitswerttheorie, dass der Wert einer Ware bemisst sich an der gesellschaftlich notwendigen durchschnittlichen Arbeitszeit, die in ihr steckt. Und anders als bei Smith und Ricardo wird klar, der Wert einer Ware bestimmt sich durch geronnene Arbeitszeit, auch wenn der Marktpreis sich durch Angebot und Nachfrage formiert. Das Verhältnis von eben Arbeitswert und Marktpreis wird im dritten Band des Kapitals ein ganz wichtiger Gegenstand. Die Grenznutzentheoretiker, die Marx nur recht spöttisch überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Engels hat auch nur Schlechtes über sie gesprochen. Auch heute eine Grenznutzentheoretiker bzw. Neoklassiker. Die erklären nämlich die Arbeitswertlehre, die Arbeitswerttheorie für ein nicht beweisbares Axiom und halten sich stattdessen lieber ausschließlich an das, was empirisch feststellbar ist, nämlich den Marktpreis. Quasi ob der Arbeitswert diesen Preisen zugrunde liegt, also der Unterschied auch zwischen Markt und Produktion, also wieder ganz am Anfang, wo Marx sagt, okay, ich finde den Grund für den Profit nicht auf dem Markt im Tausch, sondern finde ihn in der Produktion. All das sagen jetzt diese Grenznutzentheoretiker, die Neoklassik sagt, der Arbeitswert, der ihm zugrunde liegt, der ist für uns irrelevant. Ja, und damit haben sie dann auch gleich Smith und Ricardo mitliquidiert. Vergegenständlichte Arbeitszeit schafft den Wert der Ware in der Produktion. Angebot und Nachfrage bilden den Preis auf dem Markt. So wäre es dann vollends richtig. Aber leider kann ich dem Problem jetzt nicht weiter nachgehen. Das wäre sehr umfangreich. Der Verweis, am Anfang habe ich ja gesagt, wenn hier nochmal Interesse besteht, am dritten und zweiten Band nochmal genauer hinzugucken, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ein weiterer zentraler Gegenstand im dritten Band ist, dass Kapital immer dorthin fließt, investiert wird, wo die größte Rendite ist. Und wenn dann irgendwann mal so ein Sektor so richtig durchgewirtschaftet ist, führt das immer zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität, ja, was dann dazu führt, dass Arbeit durch Maschinen ersetzt wird. Ja, diesen Umstand, den haben wir auch schon im ersten Band im Allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation gehört, der findet hier dann auch wieder direkt Anwendung. Da jetzt nun aber die nach der Arbeitswerttheorie die Arbeitskraft die alleinige Quelle des Mehrwertes ist, also nur die vergegenständlichte Arbeitszeit kann Mehrwert schaffen, wird Kapital immer aus hochproduktiven Bereichen in Bereiche verschwinden müssen, in denen noch nicht so viele Maschinen verwendet werden. In der Regel ist das dann die sogenannte Peripherie und nicht die kapitalistischen Zentren, ja, wo mehr Arbeitskraft ausgebeutet werden kann. Ja, aber in dem Maße, in dem sich die kapitalistische Produktionsweise immer noch durchsetzt. Man könnte auch sagen, der Grad der organischen Zusammensetzung des Kapitals unterscheidet sich immer zwischen Zentrum und Peripherie. Ja, weil dann die Wertschöpfung in der Peripherie oder die Tendenz dazu hat, in der Peripherie die Wertschöpfung stattzufinden. Ja, und diese allgemeine Entwicklung führt, so im dritten Band beschrieben, zu dem nächsten ganz zentralen Thema der sogenannten Profitrate bzw. zum Fall der Profitrate. Was ist denn jetzt schon wieder Profitrate? Eine Profitrate ist auch, wie so oft, ein einfacher Quotient, also ein Verhältnis von zwei Größen zueinander. Also das Ergebnis einer Bruchrechnung. Oben haben wir den Mehrwert und der wird geteilt durch das variable und konstante Kapital. Also durch Löhne und durch Maschinen und Rohstoffe. M durch V mal C. Das ist die Profitrate. Also nicht nur die Mehrwertrate, das war ja das Verhältnis von Mehrwert zu nur den Löhnen. Und die Profitrate berechnet jetzt noch mit ein im Nenner, dass da nicht nur V steht, sondern auch noch das konstante Kapital, ja, das Gesamte. In dem Maße, in dem die Ausgaben für Maschinen höher werden, ja, so wird das dann, was unterm Strich, also im Nenner steht, auch immer höher. Und infolgedessen wird der Bruch, also die Profitrate, immer kleiner. Und genau diesen Umstand, ja, dieses M zu und dann dieses Verhältnis V und C, da sieht Marx den tendenziellen Fall der Profitrate. Er sagt, es geht immer es gibt immer Gegentendenzen. Also er sagt ja nicht, das ist eine Gesetzmäßigkeit, die sieht er woanders. Woanders spricht er von klaren Gesetzen, also zum Beispiel der freien Konkurrenz, dass Kapitalisten gegeneinander hauen und stechen müssen. Da sieht er ein ganz klares Gesetz. Hier sieht er eine Tendenz. Er sagt nicht, das muss so passieren. Es gibt auch gegenläufige Tendenzen. Das ist auch deshalb zu betonen, weil beispielsweise der französische bürgerliche Ökonom Thomas Piketty, vielleicht schon mal davon gehört, der hat so ein Buch geschrieben, Das Kapital des 21. Jahrhunderts. Und hier wirft er Marx eine apokalyptische Prognose vor, die wird Marx hier unterstellt. Das ist, halte ich für doppelt falsch. Zum einen ist es deutlich als Tendenz und nicht als Zwangsläufigkeit gekennzeichnet und zum anderen nicht als Niedergangstheorie, nicht als Zerbrechen, sondern als Transformation. Ja. Der Kapitalismus in der tiefen existenziellen Krise, der wird sich versuchen zu transformieren, ja, und wie Filbert mal gesagt hat, sich in neue Abenteuer stürzen. Neue Abenteuer, so zynisch das ist, damit meinte Filbert die beiden Weltkriege am Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber jedenfalls wird der Kapitalismus nicht freiwillig und friedlich irgendwie ruhig den Geist aufgeben und Platz machen für eine neue herrschende Produktionsweise. Ja? Aber Marx sieht tatsächlich in dem tendenziellen Fall der Profitrate nicht was Apokalyptisches, so wie Piketty ihm nachsagt, sondern er sieht ein mögliches Ende der kapitalistischen Produktion, ja, also die Aufhebung des Kapitalismus. Denn Marx sagt auch an anderer Stelle, erst wenn die Grenzen der Produktivkraftentwicklung gehemmt werden durch die Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise, wenn es ihnen quasi zu eng wird, dann wird der Kapitalismus an seine Grenzen stoßen und den nicht friedlichen Raum öffnen für wirklich einen revolutionären Prozess. Die Rüstungsproduktion, aber auch ganz konkret der Krieg, ja, also nicht nur die Produktion, wo ich schon eben mal ganz kurz mit Hufschmied darauf hingewiesen habe, aber auch der Krieg ganz konkret, der kann als Maßnahme verstanden werden, bei der unfassbar viel Kapital vernichtet, zerstört wird. Viel angesammeltes, brachliegendes Kapital, ne? Wir denken an Überakkumulation, das kann im Krieg wirklich verschwinden. Rechnerisch, ne? Also vom Rechenweg her bedeutet das für die Profitrate, der Nenner, ja, also das, was im Bruch unten steht, der Profitrate, das sinkt wieder, weil das C kleiner wird, es wird vernichtet. Und das führt dazu, dass die Profitrate steigt. Es gibt dann neues Wachstum. Märkte entstehen wieder, neue Absatzmärkte. Ja, selbst bürgerliche Ökonomen sprechen von Marktbereinigung, ja, von Abbau von Überkapazitäten, strukturelle Anpassung, Reset, ja, oder Rebalancing der Wirtschaft. Also, so zynisch das ist, aber Krieg hat für einen krisenhaften Kapitalismus sehr vorteilhafte Wirkungen. Tja, ganz so, wie ich das jetzt gemacht habe, erfährt man den Inhalt des Kapitals nicht in Trier, wo man in der von der Friedrich-Ebert-Stiftung betriebenen Marx-Haus auch eine Führung besuchen kann, die ich an dieser Stelle allen Kneipengenossinnen und Kneipengenossen mal als Ausflugsziel empfehlen möchte. Da kann man mal eine Führung mitmachen, es lohnt sich. Ja, durch Marx und auch viele andere Denker ist der Kapitalismus theoretisch immer wieder und vielfach widerlegt. Aber das macht dem Kapitalismus ja auch nichts. Der braucht nicht theoretisch widerspruchsfrei zu sein. Das tut seiner Existenz überhaupt nichts ab. Ich möchte aber noch am Ende vielleicht auf ein paar Denker hinweisen, die gerade hier noch Pioniersarbeit geleistet haben, im konkreten Bezug zum Kapital, nämlich die Marx'sche Arbeitswertlehre, durch sehr gründliche und empirische Studien, auch methodologisch, Grenzen rehabilitiert haben, muss man sagen, denn das war eine Jahrhundert andauernde Auseinandersetzung. Und da möchte ich hier auf die Arbeit von Nils Fröhlich hinweisen zur Rehabilitierung der Marx'schen Arbeitswertlehre. Im Titel heißt das Buch, das ich hier empfehle, auch Die Aktualität der Arbeitswerttheorie, theoretische und empirische Aspekte, ist 2009 erschienen im Metropolis Verlag in Marburg. Denn eines der großen ungelösten Probleme der Arbeitswerttheorie oder sogar vielleicht das Zentrale, gilt die Mehrwertlehre und der Arbeitswertlehre. Ist der Wert einer Ware tatsächlich durch ihren Arbeitsaufwand, also die in ihr vergegenständlichten Zeit, ausdrückbar? Oder hatten denn jetzt die Marktradikalen, die Grenznutzentheoretiker recht? Die haben ja gesagt, die Arbeitskosten sind nur Kosten unter anderen. Also Lohn ist ein Teil meiner Kostenbilanz und Feierabend. Mehr brauche ich mich da nicht sorgen. Im Übrigen entscheidet Angebot und Nachfrage auf dem Markt, da entsteht der Preis. Und das war 100 Jahre, war das eine Debatte, sogenannte Transformationsproblem. Und jetzt fragen wir uns, wie können also Werte einer Ware in Preisen dargestellt werden? Ja, das oder Arbeitswerte einer Ware in Marktpreisen dargestellt werden. So wäre es ganz richtig. Und da erscheint, deswegen sage ich 100 Jahre, es ist nämlich 100 Jahre nach Karl Marx' Tod, 1983, ein ganz wichtiges Buch von Emanuel Faschun und das heißt Laws of Chaos. In dem werden Überlegungen angestellt, nicht nur Überlegungen, auch mathematische Modelle werden einem angeboten, wonach die Arbeitswertlehre weit stringenter ist als die Grenznutzentheorie. Im deutschsprachigen Raum ist hier auch ein Kollege hervorzuheben, ein Genosse, der hat das nicht aufgegriffen von Laws of Chaos von Emanuel Faschun, sondern der hat unabhängig davon 1992, kommt er zu einem sehr ähnlichen Ergebnis, und das war Fritz Helmedack. Der hat das in Chemnitz getan, ist nebenbei der Doktorvater von Sarah Wagenknecht, ja, aber auch ist er der Doktorvater von Nils Fröhlich, das ist an der Stelle entscheidender. Und Helmedack ist eben mit dem Buch Warenproduktion mittels Arbeit im Untertitel Rehabilitierung des Wertgesetzes, hat er diese Rehabilitierung wirklich durchzogen, war seine Habilschrift. Er hat hier mathematische Modelle vorgestellt, die die Überlegenheit der Arbeitswertlehre zeigen. Wobei, muss man jetzt sagen, sowohl Faschun mit Laws of Chaos als auch Helmedack in Warenproduktion mittels Arbeit, die stützen sich dabei weitestgehend auf den ersten Band des Kapitals. All diese komplexen Dinge, die dort beschrieben werden, mathematische Modelle, die hat jetzt Nils Fröhlich in seinem Werk nochmal zusätzlich, also abgelegt und die auch nochmal empirisch geprüft und kann diesen Befund doppelt unterstreichen. Das wären so drei wichtige Lektüren zu dem Thema Laws of Chaos, Helmedacks Warenproduktion mittels Arbeit und Nils Fröhlich. Dann müsste man noch Paul Cockshott und Alan Cottrell nennen mit ihrem Buch Die empirischen Studien über die Beziehung zwischen Wachstum und Arbeitseinsatz. In zahlreichen Ländern wurde diese Studie durchgeführt. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass die Wertbildung meist dort stattfindet, wo der Arbeitsanteil besonders hoch ist. Wie ich vorhin gesagt habe, ne? Von der organischen Zusammensetzung, hohe organische Zusammensetzung ist dann eher in den kapitalistischen Zentren. In der Peripherie haben wir noch einen höheren Anteil von dem V, von dem variablen Kapital, niedrigere organische Zusammensetzung. Und da findet, unterschreiben das auch Cottrell und Cockshott, vor allem die Wertbildung statt. Das ist ihre Feststellung. Übrigens etwas, was auch schon bei Luxemburg angelegt war, auch wenn sie es noch nicht mit den mathematischen Modellen darlegen konnte, wie dann Cockshott und Cottrell. Ja, das ist nun alles recht theoretisches Zeug. Mit Helmut Dunkhase habe ich auch immer mal eine Podcast-Folge gemacht. Da ging es, ja, da haben wir uns auf jeden Fall schon mal in dieses Feld gewagt. Es ging um das Buch Plädoyer für die Planwirtschaft. Nebenbei Helmut Dunkhase, der hat auch das Buch von Cockshott und Cottrell ins Deutsche übersetzt. Ja, dem Thema werden wir weiter nachgehen in der Kommunistenkneipe, also über das Verhältnis von Arbeitswerten und Marktpreisen und auch die Bestätigung der Arbeitswerttheorie. Das ist jetzt nicht mehr Gegenstand von Das Kapital, aber es ist das, was daraus erwachsen ist und was heute immer noch Gegenstand theoretischer Diskussion ist und eben die Arbeitswerttheorie wieder glänzend rehabilitiert. Ja, das konnte Marx zu seinen Lebzeiten selber nicht beweisen. Dafür fehlte auch, muss man sagen, die mathematischen Möglichkeiten. Es gab dadurch ja noch einige Inkonsistenzen im dritten Band. Und so muss man dann sagen, so hatten dann auch die Grenznutzen-Theoretiker oder die Neoklassiker 100 Jahre lang einen Punkt. Und dann 100 Jahre später, 1983, also wirklich 100 Jahre nach Marx' Tod, dann diese bahnbrechende Arbeit von Verschuhn. Die Kritik an der durchschnittlichen Profitrate, die Marx angibt, im dritten Band, daraus ergibt sich ein sogenannter Produktionspreis. Und da ist jetzt so eine große Kritik, das lässt sich nach der Arbeitswertlehre und derjenigen, die sie auch rehabilitiert haben, so nicht halten, also das mit dem Produktionspreis. Sie kommen zu dem Punkt, die Profitrate ist eine statistische Größe. Nun war das heute eine Folge, wie angekündigt, wenig überraschend, kein Kurzformat. Die nächsten Folgen werden wieder kürzer. Aber dafür haben wir mal eine große, grobe Übersicht über das Kapital, über das Kapitalkompakt von Georg Fülbert bekommen. Wie angekündigt, wenn ihr mehr davon hören wollt, Band 2, Band 3, gerne kommentieren. Heute gab es nur mal einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch. Kauft euch gerne das Buch, organisiert euch das irgendwo, das Kapitalkompakt von Fülbert und lest das gemeinsam im Lesekreis, kann ich nur empfehlen. Ich denke, vieles wurde heute nicht gesagt, ist klar, ganz wichtige Dinge haben auch gefehlt, es ist mir bewusst, schreibt es gern trotzdem in die Kommentare. Ich denke aber auch, dass zentrale Punkte benannt und ich hoffe auch verständlich dargelegt wurden. Da lege ich mehr Wert drauf als auf Vollständigkeit in dem Zusammenhang. Lieber die zentralen Punkte verständlich als alles rein und dafür nicht nachvollziehbar. Wir jedenfalls danken euch vielmals, dass ihr so lange durchgehalten habt und hoffen, dass etwas Interessantes für euch dabei war. Jetzt freue ich mich, wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Anmerkungen. Gerne auch eure wütenden Pamphlete, auch sehr gerne eure geschmackvollen Liebesbekundungen und natürlich eure uneingeschränkte Solidarität mit der Kommunistenkneipe. Wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Ciao!